WDR 3 Hörspiel. Mit Halali kann ich so gar nichts anfangen und damit bin ich nicht allein. Jagen ist in Deutschland nach wie vor eine Männerdomäne. Frauen machen unter den Jagenden nur etwa 7% aus. Wenn sich das nach der Analyse des Deutschen Jagdverbandes im Jahr 2016 nicht grundlegend verändert hat. Im folgenden Hörspiel Weidmanns Heil, eine kleine Farce von Susanne Hinkelbein, sitzen zwei Frauen auf dem Hochsitz und warten aufs Schwarzwild. Das lässt allerdings auf sich warten und die Jägerinnen reden sich im wahrsten Sinne des Wortes in Rage. Da ist vor ihren Flinten schnell nichts und niemand mehr sicher. Damit herzlich willkommen zu einer schwarzen Komödie über Jäger, Gejagte und den Lauf der Natur. Weidmanns Heil, Christel. Weidmanns Heil, Renate. Hast du gerade geschossen? Wenn ich geschossen hätte, na, der hätte jetzt mindestens 70 Kilo Sau im Gras liegen. Und du? Hast du geschossen? Dann würde da eine 80 Kilo Sau liegen. Mindestens. Aha. Was? Was? Hol schön hier. Ich hab's. Du sie? Nee. Weg ist sie. Scheiße. Kommt wieder. Oder du hast daneben geschossen. Ich treff immer. Jetzt aber. Renate, ich treff immer. In dem Moment, wo meine Kugel aus dem Lauf fährt, schießt die ja wo nah. Verstehst? Und trifft er bis. Also, du meinst, die verschwindet nicht einfach? Die löst sich nicht einfach in Luft auf? Genau. Die trifft dann eben den Baum oder das Gras daneben. Eben. Jetzt halt dein Gusch! Komm schon! Was? Da! Ich hab's. Jetzt! Was? Mann! Du bist auch laut. Aber du triffst da nicht das, was du treffen wolltest. Wer sagt das? Na, wenn du auf Sau anlegst, ja? Triffst aber einen Baum daneben oder das Gras, aha, dann hast du zwei getroffen. Aber nicht die Sau. Aha. Die wolltest du aber treffen. Mhm. Renate? Mhm. Vielleicht habe ich umdisponiert. Weißt, flexibel muss schon sein. Das gehört zu der Jägertugend. Das heißt ja auch, hörst du mir zu? Ja, ja. Mach's wie das schlanke, flinke Reh. Es flieht vor des Jägers Schuss. Ah. Läuft schneller als des Pfeiles Weh. Entkommt dem bittern Todeskuss. Ach. Es heißt aber auch. Aha, jetzt bin ich mal gespannt, was. Dein Sinn steh fest und wanke nicht. Aha. Zur Warnung nimm der Sonne Licht. Nach Westen stürmet sie hinab. Kommt schneller, so nur an ihr Grab. Aha. Christel? Ha? Und du wirst einfach so von Sau auf Gras umdisponieren. Ja, es wird schon seinen Grund haben, es wird schon verdient. Da tue ich nochmal Leute. Pass auf! Ich hab's. Ja. Was denn, Visier? Ja. Warte mal. Das gibt's doch. Das ist die Schufe doch weg. Du bist auch zu laut. Ja. Aha, danke. Ja. Du, auf dem Hochsitz da drüben, da könnte auch einer stecken. Aha. Möchtest du denn da? Ja. Hat du, man sieht schlecht, nein. Man könnte doch mal prophylaktisch rinschießen. Mensch. Naja, bevor der prophylaktisch bei uns rinschießt. Oh. Gib mir mal das Glas. Was? Das Fernglas. Ah. Du? Ja? Du, Renate? Ja. Siehst du da drüben am Felsen die Kletterer? Ja. Ja. Das gibt's nicht. Das gibt's doch nicht. Jetzt ist einer weniger. Wie? Wenn ich dir sag einer fehlt. Oh. Gib mir mal das Glas. Da. Wo sind sie denn? Da muss ein bisschen höher gegangen. Hast du? Da. Ja, und ich sag dir, vorher war da noch einer. Und der ist plötzlich weg gewesen. Jetzt gib mir noch mal das Glas. Also, warte, geh mal. Ja, also, ich sehe den oben. Aha. Und den anderen? Aha. Auch fast oben. Oh. Was ist? Der hängt ganz gefährlich drin. Ob das gut geht? Also, guck mal da und da. Du, ja, du Renate, wenn ich dir sag, da war noch einer. Der hat so eine grüne Jacke angehabt und plötzlich ist der weg gewesen. Ich sag bloß, hat der wird doch nicht. Neu. Was denn? Ja. Was denn? Ja, kick doch mal, was der mit der gelben Jacke macht. Ja? Der hat doch fast keinen Tritt mehr, oder? Wo ist denn der? Mit der gelben Jacke. Jetzt einen. Oh Gott. Aber du, der hängt ja doch nur am Seil. Also ich meine, wenn der andere nicht loslässt. Ich mach das Glas. Guck du. Christel. Was? Wenn ich dir sag. Was? Da geht was schief. Ah ja. Bloß so dran. Also nee, der bummelt richtig. Um Gottes Wille. Du, Renate, Waschetsch, also täte man denn von hier aus Schreie hören, wenn der runterfällt? Weißt, die schreien doch dann immer so. Weißt, so. Nee. Die schreien, glaube ich, nicht. Aber weil der Mensch ja mit dem Schrei runterfällt, den Felsen, hören wir das als Aha. Ja. Du? Also, wenn der untere fällt, ja, fällt der obere dann eigentlich auch runter? Weißt du, weil die hängen doch da Beute dran. Oder lässt der den dann los? Aha. Der kann den maximal 2 Minuten höchstens. Ja. Oh no, du, jetzt ist der wieder weitergeklettert. Ha, jetzt guck du mal. Ja, klettert tatsächlich weiter. Oh, Mensch, schafft er das? Jetzt gib mir noch mal das Glas. Oh, jetzt ist der schon fast oben. Oh, jetzt kann er eigentlich nichts mehr. Sag mal, Christel, könnte man den jetzt, also rein theoretisch, ja, werdet noch Schuss weiter? Das hat keinen Wert. Jetzt hat er es gleich geschafft. Ha, du, das wäre zu weit gewesen. Jetzt ist der oben. Oh, jetzt hocken da einfach alle Beute. Gib mir das Glas. Ha? Hättest du das gedacht? Weißt du, Renate, runter soll ja gefährlicher sein. Mhm. Naja, irgendwann werdet ihr mal runter müssen. Dubios. Was? Dubios, Renate, du, ist dir etwas an Spuren aufgefallen, wo wir gekommen sind? Nee. Sieht frisch aus. Hätte mir das nicht gemerkt, wenn da etwas direkt unter uns. Oh, von da gekommen und nach da gelaufen? Ja, oder aber rückwärts von da nach da. Rückwärts? Aha. Könnte eine Sau gewesen sein. Oder ein Hund. Dubios. Ich würde sagen Sau. Du, das gefällt mir gar nicht. Wieso nicht? Mir wäre lieber, die Spur wäre nicht so klar. Wieso? Setzen wir nicht auf Sau an? Das ist zu eindeutig. Wie? Du, wenn du eine Sau wärst, tätst du dann so eindeutige Sauspuren hinterlassen? Ha? Direkt unter einem Hochsitz, wo 2 Jäger drauf hocken? Ha? Und auch noch frische? Du, Christel, die wird sich ja nicht dabei gedacht haben müssen. Du darfst nie zu schnell urteilen, das musst du merken. Ja, aber wenn was so eindeutig nach Sauspur aussieht. Ich sag dir, ein zu schnelles Urteil engt deine Denkmöglichkeit ein. Was für Denkmöglichkeit? Ha, zum Beispiel die Denkmöglichkeit, dass das gar kein Sau war, sondern ein großer Raubvogel, wo seine Opfer in die Fänge da unten lang geflogen ist. Aber dann würde man doch gar keine Spuren sehen. Eben, deswegen muss ich aufpassen. Wie? Oder alles Tarnung. Oder das war ein Wolf, wo jetzt der Hände in die Schlehe hockt und uns auflauert. Aber es gibt doch keine Wölfe mehr. Weißt du's? Wenn der sich seit Jahren als Sau tarnt. Ja. Dann könnte es ja auch ein Rudel Pferde gewesen sein. Aha. Eine ganze Jagdgesellschaft, die hier vor 100 Jahren mit Hussa Hussa vorbeigaloppiert ist. Aha. Und zur Tarnung legen die heute frische Sauspuren aus. Renate. Hm? Langsam fängst du an zum Begreifen. Und was machen wir jetzt? Ja, am sichersten Wärme würde die Spur verwischen. Aber dann haben wir doch keinen Indiz mehr, was es gewesen sein könnte. Eben, wäre besser so. Renate, du musst dir immer klar machen, da draußen bist du immer Jäger und Gejagter. Solange da draußen nur irgendetwas lebt, außer dir, solange da noch irgendetwas lebt, solange bist du immer auch Gejagter. Oh. Oh, das sieht aber lecker aus. Aha. Was hast du denn da? Landjäger und ein LKW. LKW? Mm. Das ist ein Leberkäse, wirklich. Oh, das muss gut. Ich mir merken. Das sieht aber lecker aus. Mm, ich weiß. Zeig mal. Hast du nichts mitgenommen? Da ein Käsebrötchen, Stulle mit Brot. Selber schuld. Du! Da kommt was! Ha? Erkennst du, was es ist? Die Rosi vom Hirschenwirt. Oh. Wahrscheinlich sucht die Pilze. Jetzt kann ich es auch ansprechen. Das ist Rösli vom Hirschenwirt. Sag ich doch. Mitte in der Jagdsaison. Mhm. Du? Ein sälliges Stück eigentlich, oder? Spinnenweben zwischen den Beinen, die krieg keinen mehr. Ah, du, das ist echt gesagt, sag, wer doch da. Na, wenn man so lange keinen gehabt hat, ja, dann kriegt man auch keinen mehr. Das wird quasi zum Naturgesetz. Ach so. Da sagt sich jeder, was ist denn mit der? Warum kriegt die dann keinen? Und dann lassen sie Pfoten weg. Aha. Du, jetzt ist die hingefallen. Warum fällt die denn hin? Also, die muss sich wehgetan haben, kommt gar nicht mehr hoch. Die hat sich da irgendwie verfangen. Das sag ich doch. Da hat einer, das muss eine Schlinge oder ein Fangeisen gewesen sein. Wer macht denn sowas? Also. Du, ich glaube, da drüben am Felsen tut sich was. Da sieht's nach einem Drama aus. Gib mir mal das Glas, Renate. Die hängt voll mit dem Fuß drin, die Rosi. Voll zugeschnappt. Da läuft richtig das Blut am Bein runter. Oh ja. Fangeisen sind doch verboten. Wer stellt dann sowas auf? Das ist halt Brauchtum. Wie? Gegen das Brauchtum ist das Gesetz machtlos. Ich will gar nicht verstehen, dass die Kien abkriegt. Eigentlich ist sie soweit ja auch ganz gut in Schuss, weißt du nicht? Guck mal, wie die zappelt. Dass die nicht nach Hilfe schreit. Weißt, die denkt wahrscheinlich, es hat keinen Zweck. Sei weit und breit, keiner. Oder denkt sich ja nicht, weißt du? Das müssen ja auch Schmerzen sein. Da kannst du ja nicht richtig denken, wenn es dir so das halbe Bein zerfetzt. Du, die kommt doch echt los. Sag mal. Wenn du sie jetzt von der Seite hättest, also rein theoretisch, Blattschuss, wäre das möglich? Na, du, das ist schwer zum Sagen. Mhm. Also, wenn sie mich stillhalten wird, vielleicht. Hält aber nicht still. Du, bräuchtest gar nicht mal auf die Nachsuche gegangen. Bloß abwarten. Wie herrlich ist's im Wald, im grünen, grünen Wald. Wie herrlich ist's im Wald, im grünen, grünen Wald. Wenn fröhliche Hörner erklingen, wie regt sich die Lust da zum Singen. Im grünen, grünen Wald, im grünen, grünen Wald. Da kommt einer. Wo? Links, von Krankenfeld. Wer ist denn das? Kannst du es aussprechen? Könnte der Veit sein. Oh. Der Veit mit seinen Minnesprüchen. Wandermin, Heinerlei, Anderdrin, Weinerstein. Du, wenn der herkommt, sieht er sie. Da, schon entdeckt. Oh, jetzt befreit der die. Jetzt befreit er die einfach. Kannst du mal sehen, stille Wasser sind tief. Oh, jetzt bringt er die dort zum Binkle. Tja, Christel, das war ein Rohrkrepierer. Jetzt guckt nach ihrer Wund. Ja, da kannst du nichts machen. Heute tut mal wieder Geduld not. Wie heißt in der Jägertugend? Hä? Vor dem Erben steht das Sterben. Vor dem Abschwarten heißt es. Abwarten. Guck mal, wie rot die Buche schon ist. Wie Blut. Mhm. Also mir gefällt ja der Ahorn besser. Da ist auch Gelb dabei. Mhm. Ja, wahrscheinlich bloß noch ein paar Tage, dann ist wieder kahl. Ah, dann ist Winter. Winter, jawohl. Oh, jetzt ist einer von deinen gefallen. Wer? Na, ein Blatt von deinem Ahorn. Ja, die fallen. Mhm. Herbst eben. Guck mal, jetzt eins von deinen. Oh. Von der Buche. Jetzt die, gucken wir auch noch mal aus. Die Buchenblätter sind kleiner. Dafür mehr. Hm. Wie im Krieg. Wie die alle rumliegen. Der ganze Boden voll. Da könnten wir glatt auf Gedanken kommen. Ach was? Das raschelt immer so, wenn man durchgeht. Da kann man sich schon vorstellen, was da gewispert wird. Also, da. Mhm. Wenn man jetzt drauf schieße, der auf uns von deine, dät es dann ein Loch in das Blatt geben oder dät das Blatt dann einfach vom Baum fallen? Das sind so Fragen. Ja. Ah, da soll der Mensch nicht eingreifen. Warum nicht? Wegen der Weitgerechtigkeit. Ach, wir lassen der Natur ihren Lauf. Lecker. Du, Renate, warum warst du eigentlich auf der Beerdigung vom Franz? Mit dem bin ich quitt. Wieso? Weil er auch nicht zu meiner Beerdigung kommt. Weißt du, aber das hätte sich gehört, dass du noch gehst. Bloß, wenn er auch zu meiner Beerdigung kommt. Die war doch noch gar nicht. Wie hätte er denn da kommen sollen? Da kannst du ihm doch keine Vorwürfe machen. Ich mach dem Franz auch keine Vorwürfe. Aha. Du machst mir Vorwürfe, weil ich nicht bei seiner Beerdigung war. Über den Tod hinaus soll man nichts nachtragen. Hat es der Pfarrer gesagt? Neu. Was hat er denn gesagt? Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das sagen sie alle. Ach, pff. Rissel? Ja, Renate? Irgendwo ist hier standen, wir werden die Toten beneiden. Aber? Ja. So ist es eben. Oh. Ja. Du, das kommt. Große Reinigung. Und na, gute Nacht. Du, ich denk jetzt manchmal. Ich hab letztlich gedacht. Ich auch. Ich auch. Der letzte hin hab ich auch gedacht. Das ist doch furchtbar, oder? Du, vielleicht heißt's mal, die Letzten werden die Ersten sein. Ja, wo weiß es nicht. Da sieht niemand drin. Mm-mm. Du? Hm? Ah, jetzt fällt mir bis auf. Was? Was tun die zwei da eigentlich? Wer? Da, der Veit und das Rösle auf dem Bänkle da. Die müssen doch schon längst wieder laufen können. Warum gingen denn die nicht heim? Jeder da, wo er nachgehört. Das Rösle nach Steuhofer und der Veit geht gar gefällt. Stimmt eigentlich. Was schwätze denn die? Jetzt guck doch mal. Was schwätze denn die? Der Veit, der schwätzt doch sonst mit niemand, wenn man mal von seinem Minisprüch absieht. Hauser, Lauser, Außer, Grauser, Inner, Drinner, Minner, Spinner. Verstehst du das? Aber das versteht der doch selber nicht. Was, Mensch? Wie lange hat der schon kein Weib gehabt? Wahrscheinlich noch nie eins. Hat doch. Da war doch mal eine Jugendliebe, die ist doch noch der Bachnab. Deswegen fängt man doch nicht gleich das Reimen an als Mann. Sag mal, guckt der sie irgendwie an? Also, ich sehe ja nichts. Der guckt eher so nach unten. Aha. Man sieht einfach nichts. Man sieht ja auch nicht, was in den beiden vor sich geht. Ja, und wenn man halt nichts sieht, kann man nachher auch nichts nachweisen. Okay. Sag mal, Christel, bringt die uns jetzt Glück oder Unglück auf der Jagd? Wie? Naja, junges Mädchen bringt Glück. altes Weib bringt Unglück. Nein, das sei anders. Was will denn ein altes Weib noch anrichten? Nein. Ein Jungs bringt Unglück, das ist schon mal klar. Nein, im Jagdbuch, ja, da steht's aber anders. Ja, aber wenn die jetzt noch länger da hocken bleiben, dann bringen sie uns nämlich beide Unglück, dann kommt nämlich keine Sau mehr vorbei. Ja, aber wie würdest du denn die Rosi einschätzen? Jung oder alt? Ja, das ist schwer zum Sagen. Et Fisch, et Fleisch. Ja, ich meine, im Gesicht geht sie ja noch. Und so von den grundsätzlichen Proportionen. Naja, der Rest sieht man halt. Siehst du jetzt etwas? Nee, nicht so direkt. Obwohl, als Mann kommt man da bestimmt auf Gedanken. Also ich weiß es. Jetzt sagt der Veit was. Du, das gefällt mir nicht. Ja, reden an und für sich ist ja noch nicht schlimm. Hast du eine Ahnung? Mir hat immer schon gestört, wenn die Leute beschwätzen. Aber du redest doch auch. Ja. Aber was ich schwätze, kann ich hören. Aber die andere sollte mir das Maul stopfen. Da könnte ich dir Geschichte erzählen, wenn ich mal anfangen tät. Ich sag bloß, Hilde. Hilde? Meine Nachbarin. Muss ich mir das bieten lassen? Nee. Was geht denn das tue ich an, weißt? Der soll doch Zunge abfallen. Ja. Du, ich schwätze doch den ganzen Tag rum. Soll ich mir das Wort verbieten lassen? Ha? Soll ich mir das Wort verbieten lassen? Renate? Nee. Dass ich rumlauf so verkniffen wie du. Nee. Weißt du, mit ihrem Scheinheiligen rumgedruckt und ihrem verlogenen Getue. Mm. Leben und leben lassen, das ist meine Devise. Ja, Christel. Man wird ja wohl noch sagen dürfen, was man denkt. Das kann einem Fall keiner verbieten. Nee. Schwätz doch du auch mal, Lebes. Sag mal, was hast denn du erzählt über sie, dass du denkst, sie sagt, du würdest sie überall anschwärzen? Ich? Geschwätzt? Über du? Wer sagt das? Das sagt sie doch, deine Nachbarin, oder nicht? Du? Ich weiß nicht, was du sagst. Das ist mir vielleicht auch völlig gleich. Ich hätte vielleicht auch eine andere Arbeit. Aber du weißt doch, was ich meine. Ganz klar. Jetzt gut. O Täler, weit, o Höhen, du schöner grüner Wald, du meine Lust und Wehen, andächtiger Aufenthalt. Genau. Das gibt's doch nicht. Renate, warum kommen denn die nicht? Wer? Die ganze Sauer. Die können's eben abwarten. Was? Dass du sie erschießt. Ja, aber ich nicht. Da drüben ist was. Was? Wo? Da, am Waldrand, bei der Esche. Da haben die Blätter so gezittert. Ich sehe nichts. Vielleicht war es auch bloß ein Windstoß. War doch was? Ein Windstoß vermutlich. Da. Schon wieder einer. Also, warum mit gleich so? Ist etwas. Wo? Achtung! Deckung! Jetzt, Mensch, wie muss ich geschossen hätte, so eine taube Sau. Warum hast du denn Deckung gesagt? Warum haben wir nicht geschossen? Renate, du weißt nie, wer Jäger ist und wer Gejagter. Habicht, Bussard oder Falke? Schwer zu sagen. Vielleicht ist es auch ein Gedankenvogel. Das habe ich ja noch nie gehört. Sieht bloß aus wie ein Vogel, ist in Wirklichkeit ein Gedanke. Der kreist am Himmel und irgendwann schießt er dir in den Kopf rein. Das ist doch ein Blödsinn. Aber irgendetwas hat er im Visier. Ja, das ist ein Gedanke, der verfolgt einen. Ja, irgendwo stimmt das natürlich, gell? Manchmal verfolgt ein Gedanke richtig. Da sind die richtig hinterlistig. Und du kannst dich nicht davor schützen. Gedanken lauern überall in der Natur. Die packen dich nicht aus der Luft nur. Die lauern auch im Gebüsch, warten, bis du vorbeikommst. Und dann fangen sie an, dich zu verfolgen. Aha. Ich meine, man kann sie ja schlecht verschießen. Warum nicht? Ha, man will sich ja halt selber in den Kopf reinschießen. Und wenn man sie sich aus dem Kopf rausjagen könnte, dann wüsste man ja auch nicht, an wen die sich dann hängen. Aha. Ist ja nicht unbedingt angenehm, die Vorstellung, dass ein Gedanke, ja, der mich verfolgt hat, plötzlich dich verfolgt. Nein, das ist nicht angenehm. Nein, dann wäre mir schon lieber, er bleibt bei mir, nachher wenigstens unter eigener Aufsicht. Da kreist er immer noch. Ja, der lässt sich Zeit. In der freien Natur weißt du nie, wer ist Jäger, wer Gejagter. Eben. Wenn jetzt dich zum Beispiel einfach so der Gedanke plötzlich verfolgen würde, du müsstest auf mich schießen. Einfach so. Aha. Ja, aber auf so einen Gedanke, der die gar nicht komme. Ja, aber wie gesagt, vielleicht käme der Gedanke auf dich und würde dich verfolgen, sich festbeißen. Ja, aber ich meine, man hat ja auch noch Moral als Jäger und überhaupt als Mensch oder so. Also, ich meine, man hat ja einen Anstand. Ah, aber auf eine Sau würdest du schießen. Ja. Oder ein Reh? Ein Stein? Ein Hase? Wind? Ein Hirsch? Den Mond? Ja. Wie kann ich dann sicher sein, dass du nicht irgendwann auch auf mich anlegst? Also auf die schieße ich wie sit. Warum nicht? Du bist mein Einstandsrechtli. Wieder ein Windstoß? Nein, Stein. Du, die kann ich auch nicht leiden. Kriegen immer alles mit und man weiß nicht, was sie denken. Du, das weiß keiner. Schau mal, der da unten. Du, den sehe ich, das ist ein ganz übles Exemplar. Der hat's auf uns abgesehen. Zweifelsohne. Sag ich doch, der schießt zurück. Da ist was. Da raschelt's. Lass rascheln. Da. Sau. Na, warte. Die lässt sich nicht von dir treffen. Warum nicht? Die ist schlau. Da kann die schlau sein, wie sie will. Da treffe ich sie ohne Weg und euch aus mit schlau sein. Die hat sich noch nie treffen lassen. Mhm. Eben, weil sie schlauer ist. Schlauer wie wer? Schlauer wie eine Sau, die sich treffen lässt. Ja, aber... Also, dass sie sich von mir eh treffen lässt... Das hast du ja ganz leicht sagen können. Warum ist das noch so schwer zum Sagen, ob du sie treffen tätsch? Weil schwer zu sagen ist, ob die Sau schlauer ist als ich oder nicht. Ah. Und ich bin also nicht so schlau wie die Sau? Wahrscheinlich nicht. Aha. Und warum it? Weil die Sau zum Beispiel längst geschossen hätte an deiner Stelle. Wenn du nämlich weiter wartest, läuft sie dir noch ganz gemütlich in den Wald rein. Also... Wetten, dass du sie nicht triffst? Oh, und ob ich die treffe, das sind ja bloß 20 Meter. Eben. Genau bei 20 Meter musst du immer eine gewisse Abweichung mit einberechnen und im Schuss ausgleichen. Hä? Mhm. Warum denn das? Eben, weil es sonst zu einfach wäre. Aber die Seele des Jägers denkt unbewusst, das ist zu einfach. Und deswegen will deine Seele da ein bisschen daneben halten, sagen wir mal, nach rechts. Und diesen, sagen wir mal, psychischen Abweichungseffekt musst du mit deinem Willen wieder ausgleichen und bewusst ein bisschen daneben halten. Also nach links. Das ist doch ein Schwachsinn, das Psychogequatsche da. Dann schieß doch. Dann schieß doch so, wie du schießen würdest, wenn du denkst, es ist so einfach. Siehste? Was? Hab dir doch gesagt, die lässt sich nicht treffen von dir. Ist einfach eine schlaue Sau. Oder du hättest andersrum schießen müssen. Hä? Wie denn jetzt andersrum? Na, in die Gegenrichtung. Wieso denn das? Weil so eine Sau kerzengerade läuft. Ja? Da musst du eben in die Gegenrichtung schießen. Dann läuft die Sau nach ein paar tausend Kilometer direkt in deine Kugel rein. Ja, aber dann müsstest du ja vorher der Wald und alles abrasieren, sonst bleibt ja die Kugel immer im Baum stecken. Oder in einem Haus. Oder eine Frau. Schwierig nachzuweisen, dass die Sau, die da irgendwo in Australien rumliegt, deine Sau ist. Aha, ja, höchstens, wenn ich es am Kaliber nachweisen kann. Da bist du auch wieder vom Gewehr abhängig. Letztlich kein Verlass. Ja, aber ohne das geht's doch. Wie willst du denn sonst schießen, Renate? Wenn Blicke töten könnten. Hä? Wie meinst? Dass man mit den Augen einfach alles abschießen könnte. Ja, aber dann wäre der lauter Löcher in der Welt. Also wenn alles, was du anguckst, quasi abgeschossen wird, dann sind da ja lauter Löcher. Also da, wo du jetzt nachguckst zum Beispiel auch. Dann würde da drüben der Waldrand fehlen. Du, dann wäre ja irgendwann alles weg, also letztlich auch der Horizont, oder? Aha, dann würdest du dir am Ende wieder in den Rücken reinschießen. Verstehst du? Aber ich habe doch hinten gar keine Augen. Nee. Aber dein Blick, der würde wie eine Gewehrkugel den ganzen Erdball umrunden und bei dir hinten wieder ankommen. Aha. Ja, hat vielleicht schon seinen Sinn, dass man mit den Augen jetzt schießen kann. Hey, jetzt Renate. Da hinten aus dem Eichenholz kommt der Biss. Ich zähle 6 Stück. Ja, jetzt kann man es auch ansprechen. Das sind, glaube ich, Das sind, glaube ich, welche von der Hochzeitsgesellschaft vom Heinrich. Die feiern doch heute im Hirsche. Wir werden noch einen Spaziergang machen vor dem Abendessen. Sag mal, auf was legst du denn? Bloß als ob, wenn jetzt deine Sau wäre. Wenn meine Oma Räder hätte, wäre es ein Omnibus. Heute läuft nichts mehr mit Säu. Ich habe an Abenden wie diesen schon eine Strecke von 6 erwischt. Aha. Jetzt hocken die sich mitten auf die Wiese. Hast du den Visier? Mein neues Zielfernrohr bringt's voll. Du, ist der Heinrich auch dabei? Ich sehe den nicht. Aber den Seppel und die Susi, die Heidi auch und den Jean-Luc. Die 2 anderen kenne ich nicht. Ja, wer spinnst denn? Weißt du, bloß als ob. Du, wenn du jetzt einen rausschießen tätsch aus der Gruppe, na tätet die andere ja loslaufen. Tätet es auch noch lange die ab zum Schießen, bevor sie im Wald Deckung nimmt? Das ist nicht mal gesagt, dass die gleich loslaufen würden. Vielleicht würden die nur zuerst dastehen und gucken und sagen, jetzt aber, Seppel, steh auf. Bis sie merken würden, was los ist, hätten wir schon den zweiten getroffen. Na tätet die andere 4 loslaufen. Wäre die schnell genug, was meinst du? Ja, du, ich glaube, das würde ich dann bringen. Mit dem Gewehr da, das würde hinhauen. Du, Aloy, Hanni und nimmer. Weißt, ab dem 3. spätestens sind es ja bewegte Ziele. 4 tät's vielleicht schaffen, aber jetzt 6. Du, ich beweis dir das. Pass auf. Ja, aber bloß als ob. Natürlich bloß als ob. Also, ich leg an und schieß den ersten. Sagen wir, den Seppel. Ich tät's erst die Susi schießen. Die ist doch schon ein paar Mal so umgefallen. Weißt, in der Disco, da denken die anderen erst nichts Schlimmes. Ja, aber den Schuss hören sie. Ja, schon, aber den Schuss hört sie aus unserer Richtung. Die Susi fällt ja direkt bei ihnen an. Das bringe die jetzt so schnell in Verbindung, verstehst du? Und wenn sie jetzt zusammenbleiben tätet, müsste ich halt euch nehmen. Also in dem Fall, verstehst du? Bloß natürlich als ob. Also in dem Fall müsste ich euch aufs Korn nehmen, du der andere, wo in die Richtung springt. Du hältst dich da raus, das ist meine Strecke. Ich würde auch 2 schaffen, die in verschiedene Richtungen laufen, bevor sie im Wald sind. Und dann erst bloß noch einer. Ja, aber den könnte ich dir doch abnehmen. Da brauche ich dich nicht dazu. Das schaffst du aber nicht. Und ob. Aber bloß als ob. Alle auf einmal. Renate? Wir haben doch eigentlich gesagt, bloß als ob. Du hast 2-mal gesagt, als ob. Ich hab das so verstanden, dass ich so tun soll, als ob. Verstehst du? Naja, ein gewisser Abschuss dient ja auch der Hege. Und dafür traget mir ja auch Verantwortung. Als Jäger. Und das Reh auf der Heid hat sich niedergelegt, hat sich niedergelegt, hat sich niedergelegt. Und bei meinem Schatz hat sich auch was geregt, hat sich auch was geregt in der Nacht. Wenn bloß die Bäume nicht wären. Ach, wieso? Bäume brauchst du im Wald. Ja, aber die stehen da so mit Absicht, geben den ganzen Säuen Deckung. Na, ich schieße. Warum nicht? Weil die Bäume musst umsichtig sein, da musst du Verstand haben. Wieso? Die haben doch auch keinen Verstand. Ach. Renate, irgendwie habe ich heute kein gutes Gefühl. Das sind die schlimmsten. Wer? Gefühle. Ja, andererseits habe ich doch nur Hoffnung, dass doch noch etwas rechts kommt. Was war das? Deine Hoffnung. Du, also meine Gefühle lasse ich verschießen von dir. Das ist ein echtes Ungeziefer, so Gefühle. Die gehören auch zu den Gefahren der Natur. Ach, da kannst du die ganze Welt zusammenschießen und alles schön sauber vor dich auf den Boden legen. Da drehst du dich um und wutsch, da zappelt ein Gefühl direkt vor deinen Augen. Ja, aber Gefühle kann man gar nicht hermachen, die kann man höchstens verletzen, aber Gefühle kommen immer wieder hoch. Sollst deine Gefühle zeigen. Zack, zack, lass raus. Ich denk nicht dran, nicht vor dir. Ich will sie sehen. Ein bisschen plötzlich versteckst du die vor mir. Warte noch, ich werde sie finden. Sag mal, Renate, jetzt lass doch. Was machst du denn dort? Da sind die jetzt. Lass sie raus. Da, zack, Renate. Zack, in Reih und Glied will ich die sehen. Die folgt nicht auf Befehl. Ja, das werden wir mal sehen. Hast du deine Gefühle nicht unter Kontrolle? Antreten, rausschütteln werde ich die aus dir. Lass mich, lass. Du sollst mich in Frieden lassen, du Granate. Da hast du! So, da haben wir schon den ersten Kamerad. Name! Wie? Wie heißt er? Was ist das für ein Gefühl? Renate! Nein, so heißt er nicht. Was ist das für ein Gefühl? Warte, ich krieg dich noch. Das ist eine Wut, eine Sauwut, du Dacke, du Jenseits, du Jenseitsbache, du dumme Hen, du dumme. So, und die machen wir jetzt kaputt. Gang weg mit dem Kolben, hilf Renate. Renate, ich krieg Angst. Angst, ha, der nächste Kamerad. Und die Wut? Wo hat die sich denn versteckt, ha? Raus mit der, die wird zuerst erschossen. Renate, guck mal, Renate, guck da. Hör jetzt bitte mit deinem Gefühlscheiß auf. Jetzt da, die Sau. Endlich, da steht sie. Gerade so richtig von der Seite. Jetzt kommen wir doch noch schön zum Schuss. So eine Freude. So eine Freude? Die werden wir gleich haben. Du dumme Sau, was schießt denn du in die Luft? Was machst du denn? Deine Freude habe ich erlegt. Erschossen. Blattschuss. Habe ich nicht gesagt? Man kann mir Fühler erschießen. Renate, da. Sau? Nein, der Veit. Ja, was hat denn der schon wieder verloren, der Hand? Ja, tatsächlich, schon wieder der mit seinen Minnesprüchen. Du, was sucht denn der da am Boden rum? Der bückt sich alle, weil jetzt guck da noch, der pflückt Blümle. Und den Korb hat er dabei mit einer Flasche Wein und zwei Gläser drin. Nein, der Veit, du, der geht zum Rendezvous. Ich hab's doch gesagt, das riecht nach Katastrophe. Meinst du? Der hat ein Rendezvous mit der Rosi, dass die zwei was ausgetüftelt haben miteinander? Du, das sag ich dir, das spür ich förmlich. Die werden sich bei der Grillstelle hinterm Wäldchen verabredet haben. Du, also, dass sich das Rösle auf den einlässt. Mit mir hat der noch nie geschwätzt. Du, jetzt verschwindet er. Mit seiner Flasche Wein und mit Blumensträußle. Und in zwei Gläsern. Ich glaube, jetzt kommt was. Kann schon was aussprechen. Das riecht nach Sau. Die kommt da drüben aus dem Wald und läuft da rum. Wann bist du eigentlich das letzte Mal zum Schuss gekommen? Ach, bei so einer Bergleune im Frühjahr. Eine Zeit, dass du mal was Richtiges triffst. Beim Hirscher wird feiern muss. Jetzt kommt sie dran. Und das Reh auf der Heide den Schuss nicht scheuen, den Schuss nicht scheuen, den Schuss nicht scheuen. Du, wenn sie sich gleich legt, brauchen wir gar kein Messer. Aber abknicken sollten das auf jeden Fall. Sicher ist sicher. Das Gescheide vergraben wir. Das können sich die Füchse holen. Du, Renate, lösch mir den ersten Schuss. Ich habe schon entsichert. Bei der Sau kannst du nicht so lang fackeln. Da muss schnell Krieg sein. Ich habe heute Morgen schon den Lauf freigeschossen. Das ist die beste Reinigung. Hörst du, hinter knackt's? Ich glaube, sie kommt. Sei still. Nicht, dass sie sich wieder duckt. Ah, ich freue mich schon aufs Abschwarten. Ich habe schon mal den Stecher gezogen. Siehst du etwas? Doch, da kommt was. Ja, was meinst du? Wie viel Kilo hat die? Also 60 mindestens. Wird auch mal Zeit, dass man eine größere packet, ist alleweil auf die Gläune. Sprichst du wirklich an? Des Jägers oberstes Gebot. Was du nicht ansprichst, schieße nicht tot. Doch, ich sprich's an, eindeutig. Die Rosi vom Hirschenwirt mit Brot und Käse im Korb. Also, Waldmanns Heil. Oh, noch ein bisschen sitzen und zukicken. Ja, weißt du, das sind so Momente als Jäger. Das ist so ein wirklich starkes Gefühl. Das kann, wer et auf die Jagd geht, nachempfinden. Mhm. Gleich hat sie ausgezappelt. Ja, und ausgeschafft. Kick. Jetzt hat sie ihren Frieden gefunden. Weißt du, im Grunde genommen bin ich Melancholiker. Du? Ich auch. Hm. Mir läuft auch manchmal die schwarze Galle aus den Ohren raus. Hm. Das muss gut sein, hm? Ja. Gange mal heim. Renate? Hm? Was ist? Guck mal, da liegt der Tod's Eichhörnle. Das sind die Geheimnisse der Natur. Die verstehen wir nicht. Ja. Trotzdem muss man sie ertragen lernen. Mhm. Das macht die Größe des Menschen aus. Das geht mir einfach ans Herz. Mhm. Verstehe. Mhm. Christel? Ja? Freundschaft ist auch sowas. Unbedingt. Was meinst? Das hilft dem Menschen aus der Krise wieder hoch. Ja, unbedingt. Du? Ja. Hörst du Wald? Ah, die tiefe Stimme der Natur. Ja, was die uns wohl sagen will. Weidmanns Heil, eine kleine Farce von Susanne Hinkelbein. Es sprachen Katrin Hildebrand und Andrea Leonetti. Regie Günther Maurer, eine Produktion des Südwestrundfunks 2011. Jeden Tag ist Hörspielzeit. Immer ab 19 Uhr in WDR 3.